6. Schulleben. Im Kindergarten, Kindergarten, Kindergarten. Wann fängt die Schule an? Ich kann, ich kann, ich kann. In der ersten Klasse, zweiten Klasse, dritten Klasse. Ich lerne viel und brav. Ich darf, ich darf, ich darf. In der vierten Klasse, fünften Klasse, sechsten Klasse. Ich lerne schnell und viel. Ich will, ich will, ich will. In der siebten Klasse, achten Klasse, neunten Klasse. Wann ist denn endlich Schluss? Ich muss, ich muss, ich muss. In der 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse. Ich will ins Leben raus! Raus! Prüfung, Zeugnis, Ende, aus.